Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner. Ich kann es irgendwie nicht lassen, neue Reihen hier bei YouTube anzufangen. Eigentlich müsste ich den ganzen Tag YouTube voll labern, aber so ist es halt. So, neue Reihe, Lexikon der problematischen Begriffe oder der problematischen Worte. Und wir fangen mal an mit dem Wort Terrorist. Und hier gleich mal in meine Liste ein Häkchen, dass ich das erledigt habe. So. Ja, Terrorist. Also es gibt ja so diesen Spruch, der Freiheitskämpfer des einen ist der Terrorist des anderen. Man kann das auch mal bei Nachrichtensendungen so ein bisschen beobachten. Beim einen heißt es irgendwie Sicherheitskräfte, beim anderen heißt es irgendwie Freischärler, die dritten sagen Terrorgruppen. Also beim IS zum Beispiel stellt man immer wieder fest, die einen nennen es so, die anderen nennen es so. Und so weiter. Also das ist so eine Geschichte. Und ich habe es jetzt gerade auch nochmal nachgeschlagen in der Wikipedia. Wikipedia vorlesen ist jetzt nicht so der Burner, aber hier, also die Definition der UN lautet, terroristische Handlungen sind solche, die mit Tötungs- oder schwerer Körperverletzungsabsicht oder zur Geiselnahme mit dem Zweck begangen werden, einen Zustand des Schreckens hervorzurufen, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder etwa eine Regierung zu nötigen und dabei den relevanten Terrorismusabkommen und die von den und dabei von den relevanten Terrorismusabkommen erfasst werden. Ist natürlich ein bisschen schwierig, man definiert irgendwas und sagt, und außerdem muss es durch das Abkommen erfasst werden, aber wie auch immer. Das Problem taucht eben dann auf. Das Wort habe ich hier noch gar nicht drauf. Dann muss ich auch noch drauf, wie Zensur. Das Problem taucht dann auf, wenn, so wie zum Beispiel gerade in der Türkei, Journalisten, weil sie über Freiheitskämpfer, Terroristen, irgendwen berichten, beschuldigt werden, selber Terroristen zu sein. Also ohne, dass jemand eine Bombe anfasst, ohne, dass jemand mit dem Messer irgendwo rumrennt oder mit dem Laster irgendwo reinfährt, bloß weil er sozusagen über ein bestimmtes Thema kommuniziert, wird er auch als Terrorist bezeichnet. Und das wird natürlich dann, oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, das gibt es ja auch in Deutschland, aber wird eben nicht so schnell aufgerufen, wie gerade in anderen Ländern. Und das macht die Sache ein bisschen problematisch. Und wie gesagt, jemand, der sich vielleicht auf eine Art Widerstandsrecht beruft, oder jemand, der vielleicht auch nur eine bestimmte Kommunikation pflegt, wird sozusagen der terroristischen Aktivität, also Terrorismus wird dann plötzlich zum Begriff alles, was irgendwie gegen den Staat ist. Und das ganz Amüsante, wenn man sich das in der Wikipedia durchliest, der ursprüngliche Begriff kommt aus dem Zeitalter der Aufklärung und bezeichnet die Schreckensherrschaft des Staates. Also das erstmal des monarchistischen Staates und dann später unter, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, Robespierre. Robespierre. Ja, Robespierre. Unter Robespierre hat dann eben auch das revolutionäre Frankreich eine sogenannte Terrorherrschaft aufgestellt, also wo durch besondere Gewaltmaßnahmen gegen Bürgerinnen und Bürger deren Widerstand gebrochen werden soll. Und deswegen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, wann man von Terror spricht und wann nicht. Und aus meiner Sicht geht es eben da, also man kann sich ja auch diese interessanten Argumentationen anhören, wie eben damals die Rote Armee-Fraktion den Terror nach Deutschland getragen hat, indem sie gesagt haben, naja, wenn sozusagen in Vietnam der Wald brennt, dann müssen hier halt die Kaufhäuser brennen, damit die Leute ein Gefühl dafür entwickeln können, wie das ist. Ist natürlich schon sehr verkopft oder sehr originell, diese Argumentation. Terrorismus und Terror ist einfach ein problematischer Begriff, weil er sehr, sehr schnell instrumentalisiert wird, um irgendjemand mundtot zu machen oder um irgendjemand zu kriminalisieren, der es vielleicht gar nicht ist. Ich sage es nicht, Terrorismus ist toll, aber man sollte, wenn man über Terrorismus spricht, so wie wenn man über Zensur oder andere Sachen spricht, andere Begriffe spricht, die wir in dieser Reihe noch erläutern werden, sollte man sehr, sehr genau überlegen, ob das nun wirklich trifft, ob das jetzt wirklich jemand ist, der anderen Menschen das Leben nehmen wollte oder andere Menschen verletzen wollte, um eben einen Schrecken in die Bevölkerung zu tragen, um einen Staat so etwas zu erpressen oder um eine Aufmerksamkeit für eine bestimmte politische Sache zu erregen, oder ob er vielleicht irgendwas anderes getan hat, was man eben nicht wirklich in diese Kategorie einsortieren kann. Also das heißt, bevor von Terror oder Terrorismus die Rede ist, sollte man einfach genau nachgucken. Ich freue mich über Kommentare unter dieses Video oder unter dem Blogbeitrag unter ogok.de. Ich freue mich, wenn dieses Video abonniert wird. Ich freue mich, wenn ihr dann auch noch auf das Glöckchen drückt. Dann verpasst ihr kein weiteres Live-Video. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt, was ihr denkt, welche anderen problematischen Begriffe, so im Schwange sind, man da besprechen könnte. Ich verrate mal schnell, welche ich noch hier habe. Beim einen oder anderen weiß ich gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Also der Begriff Zensur habe ich ja gerade schon gesagt. Dann der Begriff Nomade, das ist was ein Bekannter, der Mika Luster immer sagt. Also er hält nichts von diesem Ausdruck digitale Nomaden und so weiter. Und das werde ich dann versuchen zu erklären. Oder ich werde ihn vielleicht einladen, warum er, und damit er selber erklären kann, was er daran problematisch findet. Der Begriff übermenschlich. Dann der Begriff Quantensprung und der Begriff Tsunami. Ich habe ja auch eine andere Reihe, die heißt sprachlich herausgefordert. Da geht es eigentlich eher darum, dass sagen wir so, eine Sprachverwendung zeigt, dass man irgendwas gedanklich noch nicht ganz durchdrungen hat. Ich meine, dass ich da den Quantensprung auch schon mal behandelt habe. Das schadet aber gar nichts, über den Quantensprung nochmal zu reden, weil eigentlich ein Quantensprung in echt, den gibt es nämlich auch in echt, was ganz anderes bezeichnet als das, wofür er verwendet wird, aber das besprechen wir ein andermal. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich, wenn ihr ein bisschen vorsichtiger mit der Sprache umgeht und verabschiede mich. Bye, bye.